Good morning. Guten Morgen. You guys like the Passion Translation by now? Mögt ihr die Passion Übersetzung soweit? I hope you do. Ich hoffe es. I wish they would have it in other languages. Ich wünschte, es gäbe sie auch in anderen Sprachen. You know, that would be wonderful, but maybe one day. Das wäre schön, aber wer weiß, vielleicht eines Tages. So let's go to the next verse, which is verse 7. Lasst uns also zum nächsten Vers gehen, das ist Vers 7. In fact, the mindset focused on the flesh fights God's plan and refuses to submit to his direction, because it cannot. Tatsächlich bekämpft die auf das Fleisch ausgerichtete Denkweise Gottes Plan und weigert sich, sich seiner Führung zu unterwerfen, weil sie es nicht kann. Isn't it interesting? There is actually in the Bible it is written that something that can't happen. Ist es nicht interessant, dass in der Bibel etwas geschrieben steht, was nicht passieren kann? Look at this. Schau dir das an. The mindset. I love that idea of mindset. In English we could also say mentality. Die Denkweise. Ich liebe die Vorstellung von der Denkweise. Man kann auch sagen, die Mentalität. So there is a mindset that cannot even fulfill or understand the plan of God. Es gibt eine Denkart, die den Plan Gottes gar nicht verstehen oder erfüllen kann. So look at this. Schau her. In fact, the mindset focused on the flesh. Diese Denkweise ist tatsächlich auf das Fleisch fokussiert. You guys know that I've been doing some teaching on focus in relation to doubt. Ihr wisst, dass ich bereits über Fokus in Bezug auf Zweifel gelehrt habe. If you focus on the wrong thing, you open your heart for doubt. Wenn du dich auf das Falsche konzentrierst, öffnest du dein Herz für Zweifel. But look, here it actually says, if you focus on the wrong thing, you're fighting the plan of God. Hier heißt es sogar, dass du den Plan Gottes bekämpfst, wenn du dich auf das Falsche konzentrierst. I'm gonna throw something in here that I think you're gonna like, or maybe you don't like because it hurts. Ich werde etwas einwerfen, was du, denke ich, magst oder vielleicht nicht, denn es tut weh. What would happen if you would spend a little less time trying to find out the plan of God and spending a little more time focusing on fulfilling the plan of God? Was würde passieren, wenn du etwas weniger Zeit damit verbringen würdest, den Plan Gottes herauszufinden, sondern etwas mehr Zeit damit, dich darauf zu konzentrieren, den Plan Gottes zu erfüllen? That would be something, wouldn't it? Das wäre doch mal was, oder? So remember, every time we live with a mindset that our focus is the flesh, which is not sinful nature, but selfish desire. Denk also daran, jedes Mal, wenn wir in einer Art und Weise denken, die auf das Fleisch ausgerichtet ist, das ist nicht die sündhafte Natur, sondern eigennütziges Begehren. Every time you do that, you entered a fight that you chose. Jedes Mal, wir das tun, treten wir in einen Kampf, den wir selbst gewählt haben. It literally says, the mindset focused on the flesh fights the plan of God. Es heißt wortwörtlich, die auf das Fleisch ausgerichtete Denkweise bekämpft den Plan Gottes. What's the plan of God for you? Was ist der Plan Gottes für dich? I'm going to prophesy now to every single person who listens to this devotion. I'm going to give you a direct word from God to prophesy your plan. Ich weissage jetzt zu jeder einzelnen Person, die diese Andacht hört, ich gebe dir direkt ein Wort von Gott und prophezeie seinen Plan. The plan of God for your life is to have intimacy with God and have intimacy with people. Der Plan Gottes für dein Leben ist, Intimität mit Gott und mit anderen Menschen zu haben. It's called agape. Das nennt sich Agape. So the plan of God for you is every day to have a deep love relationship with the Father, Son and Holy Spirit, and every day to have a deep love relationship with the people who you are connected to. Der Plan Gottes für dich ist es also, jeden Tag eine tiefe Liebesbeziehung mit Vater, Sohn und Heiligem Geist zu haben, als auch mit den Menschen, mit denen du verbunden bist. A mindset focused on self fights that plan. Die Denkart, die auf das Selbst gerichtet ist, bekämpft diesen Plan. Because a mindset focused on the selfish nature is always about me. Yeah. And yet God is never about himself, neither is there any selfishness in his love. Denn einer auf die egoistische Natur gerichteten Gesinnung geht es immer um das Ich. Aber Gott geht es niemals um sich selbst. Noch ist irgendeine Art von Eigennutz in seiner Liebe. Think about it. Denk darüber nach. And then it refuses to submit to his direction because it cannot. Außerdem weigert sie sich, sich seiner Führung unterzuordnen, weil sie es nicht kann. I love how the passion puts this thought. Ich liebe es, wie die Passion das beschreibt. Because the passion here uses actually two very interesting words. Denn sie benutzt hier zwei sehr interessante Wörter. It says the word refuse, but then it says the word cannot. Sie verwendet zum einen weigert sich, aber dann sagt sie, kann nicht. See, Reinhard, cannot. We are back to Romans chapter 7, the last two verses, the things I do, I don't want to do, the things I don't want to do, I cannot. Siehst du, Reinhard, kann nicht. Da sind wir wieder bei Römer 7, den letzten Versen. Das, was ich tue, will ich nicht tun. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Ich kann nicht. Reinhard, I know, I cannot, I try. Reinhard, ich wusste es. Ich kann nicht. Ich hab's versucht. You know what? You cannot because you refused in the first place. Weißt du was? Du kannst nicht, weil du dich anfangs geweigert hast. Think about this. Denk darüber nach. We refuse to surrender to a life in the spirit because we like a selfish, self-focused life. Therefore, we cannot submit to the plan of God. Wir weigern uns, uns einem Leben im Geiste hinzugeben, weil wir ein eigennütziges, selbstzentriertes Leben mögen. Deshalb können wir uns dem Plan Gottes nicht unterwerfen. You know, when I was young, before I got married, als ich jung und noch unverheiratet war, I mean, I still feel young, but when I actually was physically young. Ich fühle mich immer noch jung, aber als ich noch körperlich jung war, when I was young, the faith movement started to become very popular in Austria. Damals fing die Glaubensbewegung an, sich in Österreich stark auszubreiten. And they did a lot of wonderful things and they did a lot of bad things. Sie machten viele wunderbare Sachen und viele schlechte Sachen. Oh, maybe people did something, made something bad out of it. I don't know. Oder vielleicht haben Menschen daraus etwas Schlechtes gemacht. Das weiß ich nicht. But one of the bad results of the faith movement was that it kind of became popular that just rattle the Bible verse off and then you will walk by real faith. Aber eines der schlechten Ergebnisse der Glaubensbewegung war, dass es sehr populär war, Bibelverse einfach herunterzurasseln und dadurch dann im wahren Glauben zu leben. Well, that didn't work. Was nicht funktionierte. But the other thing that circled around very strongly, eine andere Sache, die weiter Kreise zog, was a scripture from, I don't even know where it is. I think it's from the prophet Hosea. War eine Bibelstelle aus, ich glaube, dem Propheten Hosea. Where it says, and my people are destroyed for lack of knowledge. Wo es heißt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. So they preached this all the time. Sie predigten das die ganze Zeit. You are destroyed because you don't know. You're destroyed because no, you memorize more, memorize more, memorize more, memorize. Du gehst zugrunde, weil du nicht weißt. Du gehst zugrunde, weil du nicht weißt. Lerne mehr auswendig, lerne mehr auswendig. Hearing comes by the word. You need to memorize more Bible verses. Hören kommt vom Wort. Du musst mehr Bibelverse auswendig lernen. So people memorized all the Bible verses about faith and victory, but didn't walk in victory. Die Leute lernten also die ganzen Bibelverse über Glauben und Sieg auswendig, aber lebten nicht im Sieg. So one day I looked the Bible verse up. Eines Tages schlug ich also den Bibelvers nach. And it's actually not what it says. Und es ist in Wirklichkeit nicht so, wie gesagt wird. Es gibt einen Kontext. The context is this. Folgendes ist der Zusammenhang. Because my people have rejected knowledge. Denn mein Volk hat die Erkenntnis abgelehnt. That's why they are destroyed by lack of knowledge. Yep. Deshalb gehen sie aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. They made a choice to reject knowledge, therefore they didn't have knowledge, therefore they were destroyed. Sie trafen die Entscheidung, Erkenntnis abzulehnen. Darum hatten sie keine Erkenntnis und wurden deshalb zugrunde gerichtet. And here is the same thing. People who cannot submit to the direction of the Spirit is because they first refused to. Hier geht es um das Gleiche. Bei Menschen, die sich nicht der Führung des Geistes unterordnen können, liegt es daran, dass sie sich anfangs weigerten. Again, it's called consequence. It's called choice and consequence. Wieder geht es um Entscheidung und Konsequenz. It's called sowing and reaping. Das heißt also Saat und Ernte. So if you make a choice to live by the impulse of your selfish nature, there is no way you will be able to submit to the direction of God. Wenn du die Entscheidung triffst, nach den Impulsen deiner egoistischen Natur zu leben, wirst du niemals fähig sein, dich der Führung Gottes unterzuordnen. Let's continue tomorrow. Lasst uns morgen weitermachen.